Ende September 1889 befanden wir uns im Hause von Sherlock Holmes. Mein Freund galt, von seinen durchwachten Nächten abgesehen, ausgesprochen als Langschläfer. An diesem Tag saß er schon rechtzeitig an unserem Frühstückstisch in der Baker Street Nummer 221b, während ich vor dem Kamin stand und einen Stock aufhob, den ein Besucher am Abend zuvor vergessen hatte. Ein prachtvoller Knüppel, mit einem dicken Knauf und direkt darunter ein fast 3 cm breiter Silberbeschlag. Nun, Watson, was hältst du von dem Stock? Was ich davon halte, Holmes? Hier oben steht eingraviert, für Dr. James Mortimer von seinen Freunden im CCS 1884. Schön. Aber da wir den Herrn unglücklicherweise verpasst haben und den Zweck seines Besuches nicht kennen, gewinnt dieses zufällige Andenken an Bedeutung. Lass mich weiterhören, wie du dir den Mann aufgrund seines Stockes vorstellst. Dieser Stock ist, Holmes, also ich stelle mir einen älteren, gesetzten, etwas altmodischen Arzt vor. Na, offenbar sehr beliebt, wie ich aus diesem Geschenk seiner Freunde schließe. Ja, sehr gut, Watson. Ja. Und weiter? Ich vermute, vielleicht ein Landarzt, der viele seiner Visiten zu Fuß bewältigt. Aber wie kommst du denn darauf? Sieh dir doch diesen ramponierten Stock mal näher an. Er war sicher mal sehr ansehnlich. Aber jetzt ist doch die Stahlspitze völlig abgenutzt. Ausgezeichnet, Watson. Die Eingravierung Freunde im CCS hat wohl irgendetwas mit einem Segel- oder Sportclub zu tun. Watson, du übertriffst dich selbst. Also ich muss sagen, in all den Berichten, die du liebenswürdigerweise meinen bescheidenen Erfolgen widmest, hast du ganz regelmäßig deine eigenen Fähigkeiten unterbewertet. Na, aber, Holmes, ich bitte dich. Manche Menschen haben eben die bemerkenswerte Gabe, ein Genie zu inspirieren. Ich danke dir, Holmes. Und habe ich etwas übersehen? So gut wie alles. Aber Holmes, ich dachte doch, ich Wenn hätte... ich sage, dass du mich inspirierst, meinte ich leider, dass deine Irrtümer mich gelegentlich die Wahrheit besser erkennen lassen. Ach so. Der Mann ist zweifellos Landarzt und geht auch viel zu Fuß. Na also. Ja, aber dein Segelclub, Watson, ein Geschenk an einen Doktor, stammt doch eher von einem Spital. CCS, Charing Cross Spital. Charing Cross Spital? Ja, natürlich. Da könntest du recht haben. Und bei welcher Gelegenheit würde man ihm vermutlich ein derartiges Geschenk machen? Wahrscheinlich doch an dem Tag, an dem Dr. Mortimer sich von seiner Arbeit im Spital in eine Privatpraxis zurückgezogen hat. Stimmt. Und zum Stab des Krankenhauses kann er nicht gehört haben. Denn eine derartige Stellung haben nur Leute inne, die in London wohl etabliert sind. Und die begeben sich nicht aufs Land. Was war er also? Bestenfalls eine Art Assistent. Das Jahr 1884 liegt 5 Jahre zurück. Dein älterer, gesetzter Hausarzt löst sich also in Wohlgefallen auf, lieber Watson, und hervortritt ein Mann in besten Jahren, liebenswürdig, ohne Ehrgeiz und Besitzer eines Hundes. Eines Hundes? Der Hund hatte offenbar die Angewohnheit, den Stock hinter seinem Herrn herzutragen. Da es ein schwerer Stock ist, hielt der Hund ihn fest in der Mitte. Schau mal, Watson, da sieht man ganz deutlich den Abdruck der Eckzähne. Der Abstand der Zähne deutet auf einen breiten Kiefer hin. Meiner Ansicht nach könnte es sein, dass... Moment mal, Watson, ja? Watson, es ist ein langhaariger Spaniel. Woher willst du das wissen? Weil der Hund da unten vor der Haustüre steht und mit ihm sein Herr. Es läutet auch schon die Glocke. Was für ein dramatischer Augenblick, Watson, wenn man Schritte auf der Treppe hört und nicht weiß, ob sie uns Gutes oder Böses ins Leben bringen. Was will Dr. James Mortimer, der Mediziner von Sherlock Holmes, dem Detektiv? Warten wir es ab. Mr. Holmes, ich bin sehr froh, ihn wieder zu haben. Um nichts in der Welt möchte ich diesen Stock missen. Ein Geschenk, wie ich sehe. Vom Charing Cross Spital. Vom Charing Cross Spital? Ja, das stimmt. Sehr gut, Ihre Schlussfolgerungen. Man tut, was man kann, ne? Mr. Holmes, Sie interessieren mich. Einen so langgezogenen Schädel hätte ich kaum erwartet. Und auch keine so ausgeprägte supraorbitale Entwicklung. So. Würden Sie mir erlauben, Ihr Scheitelbein einmal mit dem Finger zu berühren? Bitte, wenn es Ihnen Spaß macht. Enorm. Ein Abdruck Ihres Schädels wäre eine Zierde für jedes anthropologische Museum. Bis später das Original zur Verfügung steht. Sie sind ein Spaßvogel, Dr. Mortimer. Sie sind offenbar auf Ihrem Gebiet ein ebenso großer Enthusiast wie ich auf dem meinen. Übrigens, Ihrem Zeigefinger sehe ich an, dass Sie sich Ihre Zigaretten selber drehen. Ja, Sie haben recht. Stecken Sie sich ohne Bedenken eine an. Darf ich bitten? Danke sehr. Ich vermute jedoch, dass Sie mir nicht nur meines Schädels wegen die Ehre angetan haben, mich gestern Abend und heute wieder zu besuchen. Nein, Mr. Holmes. Ich komme zu Ihnen, weil ich plötzlich einem sehr ernsten Problem gegenüberstehe. Hier, diese handgeschriebene Chronik gab mir Sir Charles Baskerville in Verwahrung. Sein unerwarteter Tod vor 3 Monaten in Devonshire hat viel Aufsehen erregt. Sir Charles war ein Mann von starkem Willen, scharfsinnig, praktisch und ebenso realdenkend wie ich. Dieses Dokument jedoch nahm er sehr ernst. Und er war genau auf das Ende vorbereitet, welches ihn schließlich auch ereilt hat. Darf ich mal sehen? Ja, danke. Frühes 18. Jahrhundert, wenn es keine Fälschung ist. Woher wollen Sie denn das wissen? Ein kümmerlicher Experte, der das Alter einer Chronik nicht bestimmen könnte. Sie haben vielleicht meine kleine Abhandlung über dieses Thema gelesen? Leider nein. So, bitte. Etwa 1730, würde ich sagen. Das genaue Datum ist 1742. Donnerwetter! Bravo, Holmes! So eine Kleinigkeit. Es betrifft eine gewisse Legende, die mit der Familie Baskerville verknüpft ist. Wenn Sie erlauben, meine Herren, möchte ich sie Ihnen vorlesen. Ich bitte darum. Baskerville Hall, 1742. Verstehen Sie, meine Herren, über die Herkunft des Hundes von Baskerville gibt es viele Berichte, aber die wahre Geschichte trug sich doch so zu, wie es hier niedergeschrieben steht. Ja, also bitte legen Sie mal los, junger Mann. Zur Zeit der großen Revolution war Besitzer des Ritterguts Baskerville ein Mann namens Hugo, ein äußerst unbeherrschter und gottloser Mensch. Eines Tages verliebte er sich in die Tochter eines Pächters, der ein Stück Land in der Nähe der Baskerville-Güter bewirtschaftete. Das Mädchen jedoch wollte von ihm nichts wissen, denn sie fürchtete seinen bösen Ruf. So kam es, dass sich dieser Hugo mit 5 oder 6 seiner Kumpane auf den Hof stahl und sie einfach entführte. In Baskerville Hall angekommen, sperrte man das Mädchen in eines der oberen Gemächer, während Baskerville und seine Freunde sich einer Zecherei hingaben, wie es ihre allabendliche Gewohnheit war. Das arme Fräulein verlor fast den Verstand bei dem Gegröle und den schrecklichen Flüchen, die von unten zu ihr heraufdrangen. Schließlich gelang es ihr, sich an dem rankenden Efeu der Südwand herunterzulassen und über das Moor heimwärts zu fliehen. Kurze Zeit darauf verließ Hugo Baskerville seine Zechkumpane und fand den Käfig leer und den Vogel entflogen. Er bekam eine Wut wie vom Teufel besessen, rannte hinunter in den Speisesaal, sprang auf den großen Tisch, dass die Flaschen und Becher nur so klirrten, und brüllte, er wäre bereit, Leib und Seele den Mächten des Bösen zu verschreiben, wenn es ihm nur gelänge, das Mädchen wieder einzufangen. Und schrie zu seinen Knechten, sie sollten seine schwarze Stute satteln und die Meute losmachen. Dann gab er den Hunden ein Taschentuch des Mädchens, setzte sie auf die Fährte und jagte mit ihnen im Mondschein auf das Moor hinaus. Bald danach schwang sich die ganze Gesellschaft von 13 Männern auf die Gäule und folgte ihm. Doch plötzlich vernahmen sie ein Galoppieren quer über das Moor und die schwarze Stute mit Schaum vor dem Maul kam mit hängenden Zügeln und leerem Sattel an ihnen vorbei. Schnell ritten sie weiter, bis sie endlich auf die Meute stießen, die winselnd über einer tiefen Grube stand. Der Mond schien hell auf die Lichtung und in der Mitte lag das Mädchen, tot. Aber nicht der Anblick der Leblosen war es, die den Männern die Haare zu Berge stehen ließ, noch Hugo Baskervilles neben ihr liegender Leichnam, sondern ein widerliches Ungetüm, das über ihn gebeugt die Zähne an seiner Gurgel hatte. Ein großes, schwarzes Monstrum wie ein Hund, aber größer, als es irgendein Mensch je erblickt hat. Und unmittelbar vor ihren Augen riss diese Bestie Hugo die Kehle aus dem Hals und wandte dann seinen feurigen Blick und seine bluttriefenden Lefzen den Männern zu, die vor Schreck aufschrien und um ihr Leben ritten und das Moor mit ihren Angstschreien erfüllten. Das ist ja eine tolle Geschichte. Was sagst du denn dazu, Watson? Merkwürdig. Ja, meine Herren, so lautet die Chronik vom ersten Erscheinen des Hundes von Baskerville, von dem es heißt, er habe seither die ganze Familie mit Schrecken verfolgt. Und der Schluss lautet, ich habe alles niedergeschrieben, so wie es sich zugetragen hat. Und ich rate euch zur Vorsicht, überquert nie das Moor nach Anbruch der Dunkelheit, wenn die Mächte der Finsternis dort ihr Spiel treiben. Eine unheimliche Geschichte, Herr Kollege. Und was sagen Sie, Mr. Holmes? So für einen Sammler von Märchen vielleicht interessant. Ich verstehe, Sie ziehen natürlich etwas weniger weit zurückliegendes vor. Erlauben Sie mir jetzt, Ihnen eine kurze Darstellung von Sir Charles Baskervilles Tod im Juni dieses Jahres zu geben. Bitte? Ich muss vorausschicken, dass Sir Charles, obwohl er sich verhältnismäßig kurze Zeit in Baskerville Hall aufhielt, durch seine Freundlichkeit und Großzügigkeit den Respekt der ganzen Gegend gewonnen hatte. Er war kinderlos und äußerte offen den Wunsch, sein Geld eines Tages der Nachbarschaft zugutekommen zu lassen. Ein Junggeselle also? Nein, ein Witwer, Herr Doktor. Er war bereit, sich mit einem Butler und einer Haushälterin zu begnügen, einem Ehepaar namens Barrymore. Unglücklicherweise ließ jedoch seine Gesundheit zu wünschen übrig. Und Sie waren sein Arzt? Ja, gewiss. Es war das Herz. Um jedoch auf seinen Tod zu sprechen zu kommen, er hatte die Angewohnheit, jeden Abend vor dem Schlafengehen die berühmte Eibenallee hinunter bis zur Grenze des Parkes zu gehen. Am 4. Juni sagte er zu Barrymore, er wolle am nächsten Morgen nach London fahren und bat ihn, seinen Koffer zu packen, während er seinen gewohnten Spaziergang machte. Gegen Mitternacht fand Barrymore die Haustür immer noch offen und wurde unruhig. Er nahm eine Laterne und ging seinen Herrn suchen. Es war ein regnerischer Tag gewesen und Barrymore konnte genau die Fußspuren erkennen, wo Sir Charles eine Zeit lang stehen geblieben war. Neben einem Gatter, halbwegs die Allee entlang, das zum Moor hinausführte. Barrymore war dann weitergegangen, obgleich die Spuren anders aussahen, als sei Sir Charles auf Zehenspitzen gelaufen. Barrymore fand schließlich seinen Herrn. Und? Er war tot. Er bemerkte keinerlei Zeichen von Gewalt. Lediglich das Gesicht war grauenhaft verzerrt. Das ist bei Herzkranken nicht ungewöhnlich. Das war auch mein Befund. Und so wurde es in der Todesurkunde festgelegt. Soweit die öffentlich bekannten Tatsachen, Mr. Holmes. Und die anderen, Dr. Mortimer? Mr. Holmes, ich prüfte alle Einzelheiten von Barrymores Bericht über seinen Tod sorgfältig nach. Er hatte behauptet, in der Nähe der Leiche seien keine Spuren zu entdecken gewesen. Und fanden Sie welche? Ja, ich fand Fußspuren. Männliche oder weibliche? Mr. Holmes, es waren die Spuren eines riesigen Hundes. Die Spuren eines riesigen Hundes? Und wie kommt es, dass sie von niemandem entdeckt wurden? Sie waren fast 20 Meter von der Leiche entfernt. Wenn ich die Legende nicht gekannt hätte, wären sie mir vielleicht auch nicht aufgefallen. Schade, dass ich da nicht dabei war. Der Kiesweg, auf dem ich so viel hätte erkennen können, ist sicher inzwischen vom Regen durchweicht und zertrampelt. Es gibt Gebiete, Mr. Holmes, wo selbst der geschickteste und erfahrenste Detektiv hilflos dasteht. Sie meinen also, es handelt sich um etwas Übernatürliches? Wie ich feststellte, hatten eine Reihe von Leuten vor dem tragischen Ereignis eine Kreatur im Moor gesehen, die diesem Dämon genau entsprach. Alle waren sich darüber einig, dass es sich um ein riesiges, leuchtendes, gespenstisches Biest handle. Die ganze Gegend lebt in Furcht, glauben Sie mir, und nur die Beherztesten überqueren nachts noch das Moor. Wenn Sie diese Ansicht teilen, wie kann ich denn Ihnen dann helfen? Indem Sie mir raten, was ich mit Sir Henry Baskerville tun soll, dem jüngeren Bruder des Verstorbenen, der in einer Dreiviertelstunde hier an der Waterloo Station eintrifft. Sir Henry Baskerville? Er war noch keine 20, als sein Vater starb. Man schickte ihn fort, und er war den größten Teil seines Lebens als Farmer in Kanada. Nach allem, was ich höre, ein ganzer Kerl. Darum soll er das Gut seiner Väter nicht übernehmen. Bedenken Sie doch, Mr. Holmes, jeden Baskerville, der dort lebt, erwartet ein böses Schicksal. Falls Ihre Theorie zutrifft, es handelt sich um etwas Übernatürliches, Dann kann Sir Henry sein Schicksal ebenso gut in London erreichen wie in Devonshire. Ein Teufel mit rein lokalem Machtbereich ist doch wohl kaum denkbar. Wenn Sie persönlich mit diesen Dingen in Berührung gekommen wären, Mr. Holmes, würden Sie sie kaum derart auf die leichte Schulter nehmen. Ich finde die ganze Geschichte eben einfach komisch. Ne? Sie sind also der Meinung, dass Sir Henry in Devonshire ebenso sicher ist wie in London? Ich bin der Meinung, Sie sollten Ihren Hund zu sich nehmen, der draußen friert, an eine Droschke besteigen und zur Waterloo Station fahren, um Sir Henry Baskerville abzuholen. Und dann? Ich würde mich freuen, wenn Sie morgen früh um 10 Uhr noch einmal zu mir kämen und Sir Henry Baskerville mitbrächten. Sehr gern, das werde ich tun. Ich danke Ihnen sehr, meine Herren. Guten Morgen. Vergessen Sie Ihren Stock nicht. Ach ja, richtig, danke schön. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Doktor. Du gehst aus, Watson? Nein, ich hatte nicht die Absicht. Aha. Wenn du bei Bradley vorbeikommst, würdest du ihn bitten, mir ein Pfund vom stärksten Tabak zu schicken. Also doch. Und es wäre mir lieber, Watson, wenn du deine Rückkehr bis zum Abend verschieben könntest. Dann bin ich gerne bereit, mit dir über dieses für Dr. Mortimer so ernste Problem zu plaudern. Ich muss schon sagen. Hast du dich erkältet, Watson? Nein, nur diese verpestete Luft legt sich mir auf die Lunge. Ja, ein bisschen rauchig. Jetzt, wo du es sagst, fällt es mir auch auf. Rauchig? Das ist ja unerträglich. Wir müssen sofort das Fenster aufmachen. Wenn jemand den Qualm sieht, nimmt er das Haus steht in Flammen. Du warst den ganzen Tag im Club, wie ich sehe. Woher willst du das wissen? Deine köstliche Harmlosigkeit, mein lieber Watson, führt mich immer wieder in Versuchung, meine bescheidenen Fähigkeiten an dir zu erproben. Ein Herr geht an einem regnerischen, schmutzigen Tag aus. Abends kehrt er in tadellosem Zustand an Kleidung und Schuhen zurück. Er ist also den ganzen Tag in einem Hause gewesen. Außer mir hat er kaum irgendwelche Freunde. Wo kann er gewesen sein? Im Club. Ja, das scheint ziemlich augenfällig. Lieber Watson, die Welt ist voller augenfälliger Dinge. Sie müssen einem nur auffallen. Und wo glaubst du, war ich inzwischen? Hier natürlich. Falsch. Ich war in Devonshire. Was? Ach so, im Geiste. Ganz recht. Mein Körper hingegen blieb hier in diesem Lehnsessel und hat in meiner Abwesenheit 2 große Kannen Kaffee konsumiert. Und eine unglaubliche Menge Tabak in Rauchschwaden verwandelt. Ach, von wegen Feuerwehr. Möchte ich lieber doch das Fenster mal schließen. Und nachdem du mich verlassen hattest, ließ ich mir die Generalstabskarte dieses Teiles von Dartmoor kommen. Dort hat sich mein Geist den ganzen Tag herumgetrieben. Aha. Und du? Was hältst du zum Beispiel von den veränderten Fußspuren, die der Tote in der Eibenallee hinterlassen hat? Dr. Mortimer sagte doch, dass er allem Anschein nach auf 10 Spitzen weitergegangen sei. Auf 10 Spitzen? Gerannt ist er, Watson. In panischer Angst ist er um sein Leben gelaufen, bis sein Herz versagte und er tot vornüberfiel. Und vor wem ist er davon gelaufen? Ich vermute, dass die Ursache seiner Furcht über das Moor auf ihn zukam. Aber auf wen hat er den ganzen Abend gewartet, Watson? Und warum in der Eibenallee und nicht in seinem eigenen Haus? Woher wissen wir, dass er auf irgendjemand gewartet hat? Er ist doch jeden Abend dort spazieren gegangen. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass er jeden Abend am Gatter zum Moor stehen blieb. Sicher ist, dass er das Moor mied. An jenem Abend aber wartete er dort. Die Sache nimmt Gestalt an, Watson. Wärst du so freundlich, mir meine Geige zu geben? Sehr gern. Machen wir ein wenig Musik. So, hier ist das kostbare Stück. Danke, danke sehr. Verschieben wir alle weiteren Gedanken über die Angelegenheit, bis wir Dr. Mortimer und Sir Henry Baskerville morgen früh hier begrüßen werden. Mr. Sherlock Holmes, Dr. Watson, hier bringe ich Ihnen, wie versprochen, Sir Henry Baskerville. Sehr erfreut, Sie kennenzulernen, meine Herren. Wie ich höre, Mr. Holmes, beschäftigen Sie sich mit allerhand Rätseln. Oh, wie man es nimmt. Sie sind sehr liebenswürdig. Aber wollen Sie nicht Platz nehmen? Danke. Danke sehr. Mr. Holmes, ich habe hier einen merkwürdigen Brief erhalten, in meinem Hotel. Darf ich ihn mal sehen? Aber selbstverständlich. Wenn Ihnen Ihr Leben lieb ist, meiden Sie das Moor. Wer konnte wissen, dass Sie im Northumberland Hotel absteigen würden? Niemand, Mr. Holmes. Ich habe Sir Henry das Hotel erst nach seiner Ankunft empfohlen. Irgendjemand muss sich sehr für Sie interessieren, Sir Henry. Das sieht ja aus, als hätte jemand die Worte aus einer Zeitung ausgeschnitten. Ja, aus dem Leitartikel der Times. Aus der Times? Sie setzen mich in Erstaunen, Mr. Holmes. Wie haben Sie das herausgebracht? Herr Dr. Mortimer, Sie können doch vermutlich den Hirnkasten eines Negers von dem eines Eskimos unterscheiden. Aber sicher. Und das hier ist nun eben mein Spezialgebiet. Für mich ist der Unterschied zwischen den gutbürgerlichen Lettern eines Times-Artikels und dem Druck eines billigen Abendblattes ebenso augenfällig wie Ihnen, der zwischen einem Neger und einem Eskimo-Schädel. Wenn ich Sie also richtig verstehe, Mr. Holmes, hat jemand die Worte mit einer Schere ausgeschnitten. Mit einer Nagelschere? Ja, mit einer Nagelschere. Und dann hat er die Botschaft mit Kleister... Nein, mit Gummi Arabicum. Ach ja, mit Gummi Arabicum auf dieses Stück Papier geklebt. Es würde mich aber doch sehr interessieren, warum das Wort Moor mit Tinte geschrieben ist. Weil er es im Druck nicht finden konnte. Die anderen Worte sind alle einfach und tauchen immer wieder auf. Aber das Wort Moor ist eben seltener. Können Sie der Botschaft noch irgendetwas anderes entnehmen, Mr. Holmes? Ein oder zwei Hinweise. Die Adresse ist, wie Sie sehen, in ungelenken Druckbuchstaben geschrieben. Da jedoch die Times fast ausschließlich in gehobenen Kreisen gelesen wird, dürfen wir annehmen, dass der Brief von einem gebildeten Menschen zusammengestellt wurde, der ungebildet erscheinen wollte. Die Mühe, mit der er seine Handschrift verstellt, lässt vermuten, dass Ihnen dieselbe bekannt ist oder bekannt werden könnte. Was es alles gibt. Haben Sie uns sonst noch etwas zu berichten, Sir Henry? Etwas, das aus dem normalen Tagesablauf herausfällt? Mr. Holmes, ich will doch sehr hoffen, es gehört nicht zum normalen Tagesablauf hier in England, dass man seine Stiefel verliert. Was haben Sie verloren, Sir Henry? Meine Stiefel. Ach, Ihre Stiefel? Ja, ich habe sie gestern Abend beide zum Putzen vor die Türe gestellt und heute Morgen nur einen wiedergefunden. Das Schlimmste ist, dass ich sie erst gestern gekauft und noch gar nicht getragen hatte. Warum haben Sie sie denn dann zum Putzen hinausgestellt, wenn sie noch völlig neu waren? Sie waren aus gegerbtem Leder, das noch nie richtig poliert worden ist. Deshalb. Aber jetzt, meine Herren, wird es langsam Zeit, dass ich erfahre, worum es sich eigentlich handelt. Dr. Mortimer hat mir nur berichtet, was er Ihnen gestern erzählt hat. Wir haben in erster Linie zu entscheiden, ob es für Sie, Sir Henry, ratsam ist, nach Baskerville Hall zu fahren. Ratsam oder nicht, Mr. Holmes, kein Mensch auf der Welt wird mich davon abhalten, nach Baskerville Hall zu fahren. Das ist aber nicht ganz ungefährlich. Ich habe noch kaum Zeit gehabt, über die ganze Sache nachzudenken. Es ist jetzt 11:30. Ich fahre jetzt direkt in mein Hotel zurück, um mich noch etwas hinzulegen. Ich schlage vor, Mr. Holmes, Sie und Dr. Watson kommen gegen 2 Uhr ins Northumberland Hotel und dann sehen wir weiter. Soll ich eine Droschke holen lassen? Ich gehe lieber zu Fuß. Dann begleite ich Sie, Sir Henry. Wir sehen uns also um 2, meine Herren. Bis um 2 Uhr. Auf Wiedersehen, Sir Henry. Auf Wiedersehen, Dr. Mortimer. Schnell, Watson. Keinen Moment verlieren. Wir müssen Ihnen nach, aber möglichst unauffällig. Sind Sie, Holmes? Da vorne, gar nicht weit. Soll ich vorauslaufen und Sie zurückhalten? Um nichts in der Welt, mein lieber Watson. Eine Verfolgung also? Sagen wir lieber ein kleiner Spaziergang an einem sonnigen Morgen für uns und die beiden Herren da vorne. Weißt du was, Holmes? Ich glaube... Watson, da drüben! Siehst du den Mann dort? Den wollen wir uns mal genau unter die Lupe nehmen. Droschke! Droschke! Hallo! Hierher! Kommen Sie! Los, Herr! Los, los! Schnell weg! Weg hier! Verdammt! Nichts wie ihm nach! Holmes, zurück! Du kommst unter die Räder! Watson, ich konnte ihn nicht mehr einholen. Bei dem Tempo. Wer war's denn? Keine Ahnung. Aber eines ist sicher. Sir Henry ist seit seiner Ankunft ständig beschattet worden. Wie hätte man sonst so schnell herausbekommen, dass er im Northumberland abgestiegen war? Wir haben es mit einem sehr schlauen Fuchs zu tun, Watson. Schlau genug, schnell eine Droschke zu benutzen, um zu verschwinden. Von Sir Henry und Dr. Mortimer ist inzwischen auch nichts mehr zu sehen. Sinnlos, den beiden weiter zu folgen. Der Spion hat sich entfernt und kehrt so schnell nicht zurück. Was machen wir jetzt, Holmes? Oh, wir gehen am besten auf einen Sprung in eine Bildergalerie in der Bond Street. Um 2 Uhr sind wir doch im Northumberland Hotel verabredet. Na schön, da haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Also los, erbauen wir uns an der Kunst. Ja, herein. Gut, dass Sie da sind. Mr. Holmes, Dr. Watson. Sir Henry. Guten Tag, mein Herr. Kommen Sie herein. Pünktlich 2 Uhr. Also, was sagen Sie? Die wollen mich hier im Hotel für dumm verkaufen. Suchen Sie doch immer Ihren Stiefel, Sir Henry. Gewiss. Denken Sie, gestern Nacht haben Sie mir einen braunen gestohlen und heute Morgen einen schwarzen. Und zwar direkt hier aus dem Zimmer. Sicher ein besonderer Liebhaber von Herrenstiefeln. Ja, ein Fetischist. Also ich habe dem Hoteldirektor bereits gesagt, wenn die Schuhe nicht bis zum Abend wieder hier sind, dann passiert was. Sir Henry, beruhigen Sie sich doch. Ja, das ist leichter gesagt als getan. Entschuldigen Sie, meine Herren, dass ich mich über eine Bagatelle so aufrege. Also ich habe doch allen Grund dazu. Wenn ich auch die Sache noch nicht verstehe, Ihr Fall ist sehr kompliziert, Sir Henry. Einige Fäden haben wir bereits in der Hand und wir dürfen unsere Zeit nicht damit vergeuden, einer falschen Spur nachzugehen. Sehr richtig, Mr. Holmes. Zunächst möchte ich wissen, Sir Henry, wozu Sie sich entschlossen haben. Auf alle Fälle fahre ich nach Baskerville Hall. Und wann? Spätestens Ende der Woche. Sehr gut, Sir Henry, nachdem ich weiß, dass man Ihnen in London auf Schritt und Tritt folgt. Aber das ist doch unmöglich. Als Sie beide, Sir Henry und Sie, Dr. Mortimer, mein Haus heute Morgen verließen, wurden Sie regelrecht verfolgt. Und von wem? Dr. Mortimer. Ja, bitte? Haben Sie in Dartmoor einen Nachbarn oder Bekannten mit einem schwarzen Vollbart? Nein. Oder warten Sie mal. Doch, natürlich. Barrymore, der Butler in Baskerville Hall. Er trägt einen schwarzen Vollbart. Und wo ist jetzt dieser Barrymore? Er betreut dort das Haus. Dann sollten wir wohl mal feststellen, ob er wirklich in Baskerville Hall ist oder hier in London. Ich werde ihm ein Telegramm schicken und ein zweites an den dortigen Postmeister mit der Bitte, es sofort an Sir Henry hier im Hotel zu retournieren, falls Barrymore es nicht persönlich in Empfang nehmen kann. Sagen Sie, Dr. Mortimer, wer ist denn dieser Barrymore? Der Sohn des alten, inzwischen verstorbenen Verwalters. Soviel ich weiß, sind er und seine Frau durchaus ordentliche Leute. War Barrymore in Sir Charles Testament bedacht? Er und seine Frau haben 500 Pfund geerbt. Wussten Sie, was die beiden zu erwarten hatten? Oh ja, Sir Charles sprach immer gern über sein Testament. Sehr interessant. Ich hoffe, Sie wollen nicht alle verdächtigen, die in dem Testament bedacht waren. Ich selbst habe auch 1000 Pfund geerbt. Oh, 1000 Pfund? Eine schöne Summe. Gab es noch weitere Erben? Viele kleine Beträge gingen an Einzelpersonen oder karitative Einrichtungen. Der Hauptteil fiel natürlich Sir Henry zu. Darf ich mich erkundigen, wie hoch sich der Hauptteil belief, Sir Henry? 740.000 Pfund. Keine Kleinigkeit. Verzeihen Sie, Sir Henry. Es ist viel Geld, Dr. Watson. Niemand wusste, wie reich mein Onkel war, bis man seine Wertpapiere durchsah. Ein hoher Einsatz. Dafür kann man sich schon auf ein gewagtes Spiel einlassen. Und verzeihen Sie mir die Frage, falls Ihnen etwas zustoßen sollte, wer würde dann den Besitz erben? Männliche Erben sind nicht mehr vorhanden. In diesem Fall fiele der Grundbesitz an entfernte Verwandte. Das Geld kann doch Sir Henry hinterlassen, wem er will. Haben Sie schon Ihr Testament gemacht, Sir Henry? Nein. Ich finde, man sollte das Geld nicht von Besitz und Titel trennen. Wie soll der Besitzer von Baskerville Hall das Gut ohne das Geld aufrechterhalten? Sir Henry, ich halte es also für ratsam, dass Sie sehr bald nach Devonshire fahren. Wenn es jemandem einfiele, Ihnen hier in dieser Millionenstadt etwas anzutun, dann wären wir machtlos, es zu verhindern. Aber eine Einschränkung möchte ich machen. Sie dürfen nicht allein fahren. Dr. Mortimer wird mich begleiten. Aber Dr. Mortimer muss sich um seine Praxis kümmern. Und wenn ich mich nicht irre, ist sein Haus mehrere Kilometer von den Ihren entfernt. Nein, Sie müssen einen vertrauenswürdigen Mann mitnehmen, der ständig an Ihrer Seite bleibt. Ja, würden Sie selbst mitkommen, Mr. Holmes? Falls die Dinge sich zuspitzen sollten, werde ich natürlich versuchen, persönlich anwesend zu sein. Aber Sie verstehen gewiss, dass meine ausgedehnte Tätigkeit mir nicht gestattet, mich auf unbegrenzte Zeit von London zu entfernen. Wen schlagen Sie also vor? Vielleicht würde mein Freund Watson sich dazu bereit erklären. Was? Ich soll mitkommen? Also einen besseren Mann können Sie in einer so gespannten Situation gar nicht zur Seite haben. Aber Holmes, das geht doch in keiner Weise. Außerordentlich freundlich von Ihnen, Dr. Watson. Ja, ja. Wenn Sie mit mir nach Baskerville Hall kommen und mir beistehen wollen, werde ich Ihnen das nie vergessen. Mit Vergnügen. Oh, was sehe ich denn da? Wo? Unter dem Schrank da. Ist das nicht ein Stiefel? Was? Oh, Sie haben recht. Ich Esel. Mein fehlender brauner Stiefel, der erste, der verschwand. Der Fetischist ist reuig geworden. Hoffen wir, dass sich auch alle weiteren Schwierigkeiten so leicht überwinden lassen. Komm, Watson, wir müssen in die Baker Street zurück. Auf Wiedersehen, meine Herren. Auf Wiedersehen, bis dahin. Vielen Dank. Ich bin fest überzeugt, Watson, das wirst du alles in Devonshire herausfinden. Ich werde mein Bestes tun, Holmes. Das weiß ich, mein Lieber. Ich will dich auch nicht mit meinen Theorien belasten. Du sollst mir nur möglichst ausführlich die Tatsachen berichten. Den Rest kannst du mir überlassen. Ich frage mich nur, Holmes, ob es nicht vielleicht besser wäre, das Ehepaar Berrymore vor die Tür zu setzen. Auf keinen Fall. Falls sie unschuldig sind, wäre das eine grausame Ungerechtigkeit. Sind sie hingegen schuldig, so geben wir damit jede Chance aus der Hand, es ihnen nachzuweisen. Behalte sie jedoch auf deiner Liste der Verdächtigen. Ein Stallknecht ist übrigens auch noch da. Außerdem unser Freund Dr. Mortimer, den ich allerdings für ganz und gar ehrlich halte. Und dann lebt noch ein Botaniker namens Stapleton irgendwo in der Gegend mit seiner Schwester, die jung und sehr attraktiv sein soll. Jung und attraktiv. Ein gutes Omen. Übrigens, vergiss deinen Revolver nicht. Wie bitte? Und trag ihn Tag und Nacht bei dir. Das scheint ja ein heiteres Abenteuer zu werden. Glaub mir, Watson, es fällt mir nicht leicht, dich dorthin zu schicken. Eine scheußliche Sache. Und gefährlich. So schlimm wird es nicht werden. Und je mehr ich davon erfahre, desto weniger gefällt sie mir. Mein Wort, Watson, ich werde aufatmen, wenn ich dich wieder wohlbehalten in der Baker Street zurückhabe. Und schreib mir sofort deine Eindrücke. Das ist wichtig. Leb wohl, Watson. Leb wohl, Holmes. Du kannst dich wie immer ganz auf mich verlassen. Und halt den Nacken steif. Mach ich, mein Lieber. Mein lieber Holmes. Die Fahrt verlief rasch und angenehm und ich benutzte sie, um meine beiden Begleiter näher kennenzulernen. Hinter den grünen quadratischen Feldern und einem sanft gebogenen Waldrand erhob sich entfernt ein grauer, melancholisch anmutender Hügel mit seltsam zackigem Gipfel. Baskerville saß lange Zeit still, ohne die Augen von dieser verzauberten Traumlandschaft abzuwenden, und seinem sehnsüchtigen Blick sah ich an, wie viel sie ihm bedeutete. An einer winzigen Bahnstation, fast auf freiem Feld, kam der Zug zum Stehen. Und wenige Minuten später fuhren wir in Dr. Mortimers offenem Landauer über die breite Straße. Beiderseits erhob sich welliges Weideland. Aber hinter der friedlichen, sonnenbeschienenen Landschaft erstreckte sich schwarz gegen den Abendhimmel das endlose Moor. Nur unterbrochen von kantigen, düsteren Hügeln. Perkins, wie weit ist es noch bis Baskerville Hall? Nur noch um die Ecke. Gleich sind wir da. Perkins, was gab's Neues in den letzten Tagen? Neues? Allerhand Aufregung gab's, Herr Doktor. Einer der Zuchthäuser von Princeton ist entsprungen. Vor 3 Tagen schon. Gefunden haben sie ihn immer noch nicht. Dass es dem Bauern nicht wohl dabei ist, können Sie sich ja vorstellen. Aber dafür haben Sie Aussicht auf eine schöne Belohnung. 5 Pfund ist nicht viel, wenn man riskiert, die Kehle durchgeschnitten zu bekommen. Ist er denn gefährlich? Selten ist es, Sir. Der Raubmörder von Notting Hill. Selten? Kennen Sie ihn, Dr. Watson? Holmes und ich haben den Fall des Längeren besprochen. Ein abscheuliches Verbrechen. Halt! Baskerville Hall, meine Herren. Alles aussteigen. Baskerville Hall. Hier also hat sich das alles abgespielt. Nur mit der Ruhe, Sir Henry. Willkommen, Sir Henry. Willkommen im Baskerville Hall. Das ist Barrymore, Sir Henry. Freut mich, Barrymore. Und das ist Dr. Watson. Guten Abend, Herr Doktor. Guten Abend. Sie bleiben doch zum Abendessen, Dr. Mortimer. Wenn Sie mich entschuldigen wollen, Sir Henry, meine Frau erwartet mich. Barrymore kann Sie besser durchs Haus führen als ich. Aber rufen Sie mich ohne Bedenken Tag oder Nacht, wenn ich Ihnen nützlich sein kann. Sie haben viel für mich getan, Herr Doktor. Grüßen Sie Ihre Frau. Danke sehr. Guten Abend, Sir Henry. Guten Abend. Guten Abend, Dr. Watson. Guten Abend, Herr Kollege. Perkins, fahren Sie mich schnell nach Hause. Sehr gerne. Ich bringe Ihr Gepäck gleich nach oben, meine Herren. Heißes Wasser finden Sie in Ihren Zimmern. Wenn Sie mir bitte folgen wollen. Wie düster das alles auf mich wirkt. Hi-hat! Noch eine Tasse Kaffee, Sir? Ja, gern, Barrymore. Mein erstes Frühstück wieder zu Hause. Jetzt kann ich es ja zugeben. Gestern Abend hat mich dieser alte Kasten doch ein bisschen deprimiert. Aber wahrscheinlich war nur die lange Fahrt daran schuld. Sehen Sie nur, wie die Sonne strahlt, Dr. Watson. Kaum zu glauben, dass es dasselbe Haus ist. Aber ich weiß nicht, ob wirklich alles so in Ordnung ist. Haben Sie vielleicht schlecht geschlafen? Ein bisschen unruhig, Sir Henry. Vielleicht habe ich es mir nur eingebildet, aber haben Sie auch jemanden weinen gehört heute Nacht? Merkwürdig. Ich habe mir eingebildet, ich höre etwas derartiges. Aber dann dachte ich, es sei der Wind. Ich habe es ganz deutlich gehört. Eine Frau, würde ich sagen. Da müssen wir uns gleich mal erkundigen. Barrymore! Ja, Sir? Dr. Watson und ich haben den Eindruck, wir hätten heute Nacht eine Frau weinen gehört. Können Sie sich das erklären? Wir haben nur zwei Frauen hier im Haus, Sir Henry. Das Küchenmädchen, das im anderen Flügel schläft, und meine Frau. Und dass es meine Frau nicht war, kann ich mit Sicherheit sagen, Sir. Glaub mir, Holmes, als er das sagte, log er. Nach dem Frühstück begegnete ich nämlich zufällig Mrs. Barrymore. Ihre Augen waren rot und blickten mich aus geschwollenen Lidern an. Warum hatte sie geweint? Ob es vielleicht doch Barrymore war, den wir in der Regent Street in der Droschke gesehen haben? Der Bart könnte der gleiche gewesen sein. Ich musste also als erstes auf dem Postamt feststellen, ob dein Telegramm auch wirklich Barrymore ausgehändigt worden sei. Gewiss, Sir. Das Telegramm ist Mr. Barrymore zugestellt worden. Wer hat es abgeliefert? Mein Sohn. James? Ja? Du hast doch das Telegramm ausgetragen, nicht wahr? Ja, Papa. Komm einmal zu mir. Ja, was gibt's, Sir? Hast du das Telegramm Mr. Barrymore persönlich abgegeben? Nein, Sir. Er war gerade auf dem Speicher. Da habe ich es Mrs. Barrymore gegeben, die mir versprach, es ihm sofort zu bringen. Hast du Mr. Barrymore gesehen? Nein, er war doch auf dem Speicher. So, auf dem Speicher. Na, dann vielen Dank, Herr Postmeister. Bitte, bitte. Auf Wiedersehen, Sir. Wir haben also trotz deines Tricks keinen Beweis, dass Barrymore nicht die ganze Zeit in London war. Angenommen, es war so. Der Mann, der Sir Charles zuletzt lebend gesehen hatte, war also gleichzeitig der Erste, der sich dem neuen Erben nach seiner Landung in England an die Fersen heftete. Darüber dachte ich nach, als ich nach Baskerville Hall zurückwanderte. Was könnte ihm daran liegen, die Familie Baskerville derart zu verfolgen? Hatte er einen eigenen Plan oder war er der Handlanger anderer Leute? Sind Sie nicht Dr. Watson? Mit wem habe ich das Vergnügen? Verzeihen Sie meine Anmaßung, Dr. Watson. Wir sind einfache Leute hier im Moor. Mein Name ist Stapleton und ich wohne im Merripit House. Früher war ich Lehrer in Nordengland, aber die Schule wurde geschlossen und so leben wir eben hier. Ihre Botanisiertrommel und das Schmetterlingsnetz lassen keinen Zweifel, dass Sie auch Botaniker sind. Unser gemeinsamer Freund Dr. Mortimer machte mich auf Sie aufmerksam, als Sie soeben an seiner Praxis vorbeikamen. Da wir den gleichen Weg haben, beschloss ich, Sie einzuholen und mich vorzustellen. Ich hoffe, Sir Henry ist nicht zu ermüdet von seiner Reise. Nein, durchaus nicht. Wir fürchteten alle, der neue Baronet würde nach dem tragischen Ende von Sir Charles womöglich nicht hier leben wollen. Aber ich brauche Ihnen wohl nicht zu sagen, wie sehr der ganzen Gegend an seiner Anwesenheit gelegen ist. Sir Henry ist doch nicht etwa abergläubisch. Abergläubisch? Wohl kaum. Erstaunlich, wie leichtgläubig die Leute hier sind. Die meisten sind bereit zu beschwören, dass sie den teuflischen Hund im Moor mit eigenen Augen gesehen haben. Und Sir Charles hat die Legende auch sehr beschäftigt. Ich zweifle nicht daran, dass das seinen Tod verursacht hat. Sie glauben also, dass Sir Charles von einem Hund verfolgt wurde und schließlich aus Angst starb? Wissen Sie eine bessere Erklärung? Ich bin noch zu keinem Schluss gekommen. Und Mr. Sherlock Holmes? Sherlock Holmes? Ja, Ihr Freund. Wir kennen die Berichte über diesen Detektiv. Sie sind längst bis hierher gedrungen und Ihre Anwesenheit beweist, dass Mr. Sherlock Holmes sich persönlich mit dem Fall beschäftigt. Da bin ich natürlich neugierig, auch seine Ansicht zu hören. Tja, darüber kann ich Ihnen leider nichts sagen. Darf ich mich erkundigen, ob er uns persönlich mit seinem Besuch beehren wird? Er kann London im Augenblick nicht verlassen. Sehr schade. Aber wenn ich einen Hinweis hätte über die Richtung Ihres Verdachtes oder darüber, wie Sie in dieser Sache vorgehen wollen, wäre ich vielleicht in der Lage, Ihnen mit Rat oder Hilfe beizustehen. Mr. Stapleton, ich bin ganz einfach zu Besuch bei meinem Freund Sir Henry und benötige keine Hilfe. Aha. Hier zweigt doch schon der Weg durch das Moor nach Merripit House ab. Vielleicht haben Sie eine Stunde Zeit. Ich kann Sie dann auch meiner Schwester vorstellen. Ihrer Schwester? Gern, Mr. Stapleton. Viel angenehmer, auf dem Gras zu gehen, nicht wahr? Wie wundervoll ist doch dieses Moor. Diese Ausdehnung und so geheimnisvoll. Sie kennen es wohl sehr gut. Ich lebe erst seit 2 Jahren hier. Ich kam mit meiner Schwester erst in diese Gegend, nachdem Sir Charles sich hier niederließ. Aber es macht mir Spaß, jede Ecke dieser Gegend zu erforschen. Ich glaube, es gibt wenige, die das Moor besser kennen als ich. Ist es wirklich so geheimnisvoll? Sehen Sie die große Ebene da im Norden? Ideal für einen Galopp. Ein Galopp? Diese Idee hat schon vielen das Leben gekostet. Haben Sie die hellgrünen Stellen bemerkt, die da immer wieder auftauchen? Sie sehen besonders gefährlich aus. Hier, rechts, das ist der große Grimpensumpf. Erst gestern sah ich eins der wilden Ponys dorthin traben. Es kam nie wieder zurück. Ich sah seinen Kopf noch eine ganze Weile aus dem Sumpfloch herausragen. Aber schließlich wurde es in die Tiefe gezogen. Selbst in der trockenen Jahreszeit kann man es kaum überqueren. Und nach diesem regnerischen Herbst erst recht nicht. Was war das? Sicher hat das Moor wieder ein Opfer gefordert. Warum sollte man sich auch hineinwagen? Auf diesen Hügeln da drüben gibt es die seltensten Pflanzen und Schmetterlinge. Aber es gibt auch ein paar Pfade, die man mit äußerster Vorsicht entlang gehen kann. Vielleicht versuche ich eines Tages auch mal mein Glück. Besser nicht. Sie haben keine Chance, lebend zurückzukommen. Schon wieder? Das war doch kein Pony. Aus den Sümpfen hören wir oft die merkwürdigsten Geräusche, wenn der Schlamm sinkt und das Wasser steigt. Die Leute sagen, es sei der Hund von Baskerville. Sie werden doch solchen Unsinn nicht glauben. Nein, nein, aber unheimlich ist es doch. Oh, entschuldigen Sie, das könnte eine Zyklopide sein. Ich muss sie fangen. Hinter diesem Exemplar bin ich schon lange her. Sir Henry, schnell, verlassen Sie das Moor. Verzeihen Sie, meine Dame, aber ich bin... Fahren Sie auf der Stelle nach London zurück. Warum sollte ich? Tun Sie, was ich Ihnen rate. Fahren Sie zurück und nähern Sie sich nie wieder dem Moor. Leider Pech gehabt. Da kommt mein Bruder zurück. Kein Wort zu ihm. Ja, Orchideen haben wir sehr viele hier im Moor. Aber Sie sind fast zu spät gekommen, um sie noch in ihrer ganzen Schönheit bewundern zu können. Ah, Beryl. Ich war hinter einer Zyklopides her. Die sind sehr selten, besonders im Spätherbst. Zu schade, dass ich sie nicht erwischt habe. Ich sagte gerade Sir Henry, dass es für Orchideen schon ziemlich spät sei. Das ist doch nicht Sir Henry. Das ist nicht Sir Henry Baskerville? Darf ich mich vorstellen? Dr. Watson. Miss Templeton. Sir Henrys Freund. Angenehm. Dann war unsere Unterhaltung ein Missverständnis. Unterhaltung? Ja, ich sprach mit Dr. Watson, als sei er hier wohnhaft und nicht nur ein Besucher. Für ihn muss es ziemlich gleichgültig sein, ob er die Orchideen noch in ihrer vollen Schönheit bewundern kann oder nicht. Aber Sie kommen doch mit zum Mary Pitt House, Dr. Watson, nicht wahr? Ein anderes Mal, Miss Stapleton. Ich muss mich jetzt wirklich auf den Rückweg machen. Es war mir eine große Freude, Sie kennenzulernen. Dr. Watson! Oh, Miss Templeton. Ich bin den ganzen Weg gelaufen, um Sie einzuholen. Aber ich darf mich nicht lange aufhalten, sonst bemerkt mein Bruder meine Abwesenheit. Und was wollten Sie mir sagen? Ich wollte mich nur entschuldigen, dass ich Sie vorhin für Sir Henry hielt. Bitte vergessen Sie, was ich gesagt habe. Wie könnte ich das vergessen, Miss Templeton? Sprechen Sie doch ganz offen mit mir. Sagen Sie mir, was Sie gemeint haben. Dann werde ich Sir Henry Ihre Warnung schon ausrichten. Sie kennen doch die Legende von dem Hund. Ja, aber ich glaube nicht daran. Aber ich, Herr Doktor, wenn Sie Einfluss auf Sir Henry haben, raten Sie ihm zur Abreise von dieser Gegend, die für seine Familie immer verhängnisvoll gewesen ist. Mehr kann ich nicht sagen. Wenn das alles ist, was Sie mir mitteilen wollten, warum durfte Ihr Bruder es dann nicht hören? Wissen Sie, meinem Bruder liegt sehr daran, dass Baskerville Hall bewohnt ist. Er glaubt, damit wäre den armen Leuten im Moor gedient. Er würde sehr böse werden, wenn er wüsste, dass ich Sir Henry zu veranlassen suche, fortzugehen. Aber ich habe getan, was ich konnte. Jetzt muss ich schnell zurück. Leben Sie wohl, Herr Doktor. Auf Wiedersehen, Miss Stapleton. Wie merkwürdig. Baskerville Hall, den 13. Oktober 1889. Mein lieber Holmes, wenn du die letzten Tage keinen Brief von mir erhalten hast, so deshalb, weil es nichts zu berichten gab. Jetzt aber wird es Zeit, dass ich dir einige Einzelheiten mitteile. Die erste handelt sich um den entsprungenen Raubmörder Selden von Notting Hill. Wir haben allen Grund anzunehmen, dass er endgültig das Weite gesucht hat. 14 Tage sind seit seiner Flucht verstrichen, ohne dass man etwas von ihm gesehen oder gehört hat. Die recht verstreut wohnende Bevölkerung der Gegend ist darüber sehr erleichtert und ich muss zugeben, dass auch ich mir Sorgen gemacht habe, besonders um die Stapletons, die fern von jeder Hilfe leben. Es dürfte dich übrigens interessieren, dass unser Freund Baskerville offenbar ein Auge auf unsere schöne Nachbarin geworfen hat. Kürzlich waren wir zum Frühstück im Mary Pitt House eingeladen. Miss Beryl ist wirklich eine äußerst faszinierende und schöne Frau. Sie hat etwas, das sehr von der nüchternen Art ihres Bruders absticht. Stapleton dagegen bemühte sich zu verhindern, dass die beiden allein bleiben. Jetzt aber zu wichtigeren Dingen. Du weißt, dass ich nicht sehr tief schlafe. Heute früh um 2 Uhr hörte ich jemand... Dr. Watson. Oh, guten Morgen, Sir Henry. Guten Morgen. Gerade wollte ich Holmes von meiner Beobachtung in der letzten Nacht schreiben. Ich habe nur auf Ihre Rückkehr gewartet, um es auch Ihnen zu erzählen. Letzte Nacht? Sie müssen wissen, Sir Henry, dass ich nicht sehr tief schlafe. Und gegen 2 Uhr morgens hörte ich jemand an meinem Zimmer vorbeischleichen. Ich öffnete die Tür und warf einen Blick auf den Korridor hinaus. Dort sah ich den Schatten eines Mannes mit einer Kerze in der Hand. Und wer war es? Barrymore. Barrymore? Ja, Barrymore. Ich wartete, bis er außer Sicht war und schlich den Gang entlang, ihm nach, so leise als möglich. Und weiter? Barrymore stand am Fenster und hielt die Kerze hoch. Einige Minuten lang starrte er auf das schwarze Moor hinaus. Dann löschte er die Kerze. Ich eilte in mein Zimmer zurück und hörte ihn kurz darauf wieder an meiner Tür vorbeigehen. Sonderbar. Ich wusste, dass Barrymore nachts umhergeht. Ich habe ihn auch einige Male zur selben Stunde gehört. Wir müssen ihn im Auge behalten und feststellen, was er treibt. Das würde Sherlock Holmes doch auch tun, nicht wahr? Bestimmt. Dann wachen wir heute Abend in meinem Zimmer und warten, bis er vorbeikommt. Wenn wir ihn aber beide verfolgen, dann hört er uns vielleicht. Das müssen wir riskieren. Watson, was für ein herrlicher Morgen. Ich glaube, ich mache einen kleinen Spaziergang. Wenn Sie gestatten, begleite ich Sie, Sir Henry. So sehr ich Ihre Gesellschaft begrüße, aber... Sie wissen doch, wie meine Instruktionen lauten, Sir Henry. Holmes bestand darauf, dass ich Sie nicht allein aufs Moor gehen lassen. Mein lieber Freund, selbst Sherlock Holmes konnte nicht voraussehen, was sich seit meiner Ankunft hier ereignet hat. Sie verstehen mich doch, Dr. Watson. Ich verstehe Sie sehr gut. Aber ich kann es nicht zulassen. Sir Henry! Sir Henry, so warten Sie doch! Einen Augenblick! Sir Henry! Sir Henry! Watson? Sie sind mir also gegen meinen Willen gefolgt? Verzeihen Sie, Sir Henry. Aber mein Gewissen, das ließ mir keine Ruhe. Haben Sie gehört, was vorgefallen ist? Alles. Man sollte doch meinen, dass man mitten in einem freien Land mit einer Dame allein sein darf. Sir Henry... Sie wissen, ich kenne Miss Stapleton erst seit kurzem. Aber ich gestehe, Watson, dass ich vom ersten Augenblick an das Gefühl hatte, sie sei für mich geschaffen. Und ihr geht es nicht anders. Es gibt ein Strahlen in den Augen einer Frau, das mehr sagt als Worte. Ich hatte ihr gerade in aller Form einen Antrag gemacht, als ihr Bruder erschien und sich wie ein Verrückter gebärdete. Er wollte wissen, was ich mit seiner Schwester vorhabe. Ob ich glaube, ich könnte mir alles erlauben, nur weil ich ein Baronet sei. Erklären Sie mir doch, was das zu bedeuten hat, Watson. Wenn ich das könnte, Sir Henry. Na schön. Gehen wir heim. Watson, sind Sie bereit für unsere Nachforschung heute Nacht um 2 Uhr? Auf mich können Sie doch zählen, Sir Henry. Ich freue mich richtig darauf, ein bisschen den Spürhund zu spielen. Vielleicht können wir Sherlock Holmes mal zeigen, was wir können. Die Lampe stellen wir besser kleiner. 2 Uhr. Jetzt müsste er kommen. Hören Sie, Sir Henry, die Türe. Barrymore. Oh! Was treiben Sie da am Fenster? Nichts, Sir. Ich gehe nachts immer noch mal herum, um zu sehen, ob die Fenster alle zugemacht sind. Barrymore, wir wollen die Wahrheit wissen. Ich habe nichts getan, Sir. Nur eine Kerze ans Fenster gehalten. Was? Wieso eine Kerze? Bitte fragen Sie mich nicht, warum, Sir Henry. Er wollte ein Signal geben. Geben Sie mir die Kerze, Barrymore. Die Kerze, das ist unmöglich. Tun Sie wie befohlen. Danke. So, jetzt halte ich Sie ans Fenster. Dann werden wir ja sehen, ob jemand antwortet. Schauen Sie, Sir Henry, da hinten. Das winzige gelbe Licht dort. Da auf dem Moor. Da ist nichts, Sir. Ich versichere Ihnen, das ist nur eine optische Täuschung. Bewegen Sie die Kerze mal, Watson. Da! Das andere Licht bewegt sich auch. Nun, Barrymore, wer ist da draußen? Und was bedeuten die Signale? Ich weiß nicht, Sir Henry. Wie Sie wollen. Ich werde Sie aus dem Haus jagen. Ihre Familie lebt schon seit mehr als 100 Jahren mit der meinen unter einem Dach. Und jetzt entdecke ich Sie bei einem Komplott gegen mich. Oh nein, Sir Henry. Niemals gegen Sie. Mrs. Barrymore, gut, dass Sie kommen. Sie wissen offenbar auch Bescheid. Es ist meine Schuld, Sir Henry. Ich will die Wahrheit wissen, und zwar im Augenblick. Mein Mann hat alles nur für mich getan, Sir. Das ist mein armer Bruder da draußen im Moor. Er ist am Verhungern. Das Licht ist das Signal, dass sein Essen bereit ist. Und sein Signal zeigt uns, wohin wir es bringen sollen. Wer ist Ihr Bruder? Mein Bruder ist Selden. Selden, der entflohene Sträfling? Ganz recht, Herr Doktor. Mein Mädchenname war Selden. Mein Bruder wusste, dass ich hier wohne und ihm meine Hilfe nicht versagen würde. Als Sie dann eintrafen, dachten wir, er sei im Moor am sichersten. Und durch diese Signale vergewisserten wir uns jede Nacht, dass er noch da war. Und weiter? Das ist alles, Sir Henry. Gehen Sie beide jetzt schlafen. Ja. Morgen früh sprechen wir weiter über den Fall. Ja, Sir Henry. Gute Nacht. Gute Nacht. Herr Doktor. Gute Nacht, Herr Doktor. Nein, nein, nein. Watson, was sagen Sie dazu? Er signalisiert noch immer. Wie weit mag er wohl entfernt sein? Nicht mehr als 2 Meilen. Kommen Sie mit, Watson. Ich will mal sehen, ob ich den Kerl nicht kriege. Sir Henry, das ist doch zu gewagt. Es wundert mich, dass Selden es wagt, die Kerze brennen zu lassen. Vielleicht hat er sie so aufgestellt, dass man sie nur von Baskerville Hall aus sehen kann. Wir müssen schneller herankommen und ihn überraschend packen. Weit kann es nicht mehr sein. Das Heulen? Ich habe es schon mal gehört. Das Heulen von einem Hund? Sicher der Hund von Baskerville. In London haben wir noch darüber gelacht. Aber wenn man hier draußen im dunklen Moor steht und das Heulen hört... Sollen wir lieber umkehren? Wir sind gekommen, um Selden zu erwischen. Und wenn die ganze Hölle auf diesem Moor losgelassen ist, wir werden ihn kriegen. Kommen Sie, Watson. Jetzt kann ich die Kerze genau sehen. Sie steckt zwischen den Felsen da. Und da sehe ich auch Selden. Das Licht fällt auf sein Gesicht. Ich krieche von hinten heran. Wenn Sie mich rufen hören, stürzen Sie sich auf ihn. Gut. Na, dann los. Er hat uns gehört. Halt! Stehen bleiben! Fort ist er. Warum haben Sie nicht geschossen, Watson? Einen unbewaffneten Mann auf der Flucht umlegen? Das konnte ich nicht. Sehen Sie mal da drüben. Den Mann dort. Wo? Ich sehe nichts. Jetzt ist er verschwunden. Das war nicht Selden, das konnte ich erkennen. Er war viel größer. Ah, gehen wir nach Hause. Morgen früh setzen wir uns mit dem Gefängnis in Verbindung. Für heute habe ich genug von dem verfluchten Moor. Guten Morgen, Sir. Morgen, Barrymore. Hier ist das Frühstück, Sir. Danke Ihnen, Barrymore. Tee, Milch, Zucker. Sir. Danke, ich brauche Sie nicht mehr. Aber... Was gibt's noch? Wenn ich Sie einen Augenblick sprechen könnte, Sir. Wenn es sich um heute Nacht handelt, dann möchte Nein, ich doch Sir, lieber... nicht direkt jedenfalls um heute Nacht. Um was dann? Ich hätte nicht geglaubt, Sir, dass Sie meine Offenheit so ausnützen würden. Jetzt hören Sie mal gut zu, Barrymore. Ob es nun der Bruder Ihrer Frau ist oder nicht. Selden ist ein verurteilter Mörder und eine Gefahr für die Öffentlichkeit. Das war mir wohl bewusst. Ich rate Ihnen, verständigen Sie Selden, dass er sich so bald wie möglich stellt. Aber, Sir, versuchen Sie, Ihren Schwager zur Vernunft zu bringen. Dann wird sich Sir Henry sicher behalten. Vielen Dank, Sir. Wir möchten ja auch nicht weg von Baskerville Hall. Barrymore, noch einen Augenblick. Bitte, Sir. Ich sah heute Nacht ganz deutlich noch eine Gestalt im Moor. Einen großen Mann. Und Hager? Mhm. Den habe ich auch gesehen, Sir. Ich sprach auch mit Selden darüber. Er sagte, er hätte ihn selbst schon ein paar Mal gesehen. Allem Anschein nach wohnt er in der letzten Hütte vor der Hügelkuppe. Ich glaube, es gibt noch ein weiteres Geheimnis in dieser Gegend. Wie ist denn das Wetter heute? Gut, Sir, für die Jahreszeit. Dann werde ich mich zur Abwechslung bei Tageslicht ins Moor begeben und mir die Hütte an der Hügelkuppe mal näher ansehen. Jemand? Ist hier jemand? Ein schöner Tag, mein lieber Watson. Holmes! Vergiss nicht, du hast einen Revolver in der Hand. Holmes! Nie im Leben habe ich mich so über ein Wiedersehen mit dir gefreut. Die Überraschung ist ganz meinerseits, das kann ich dir versichern. Ich hätte nicht erwartet, dass du mein Versteck entdecken würdest. Aber wie kommst du hierher? Ich dachte, du bist in London. Das solltest du auch denken, mein lieber Watson. Du hast mir in diesem Falle unschätzbare Dienste erwiesen. Und meine Berichte? Jetzt liegen sie ungeöffnet in der Baker Street. Im Gegenteil, mein lieber Watson. Sie sind hier in meiner Tasche und eingehend studiert. Das kannst du mir glauben. Meine Berichte in deiner Tasche? Wie war das möglich? Alles habe ich sorgfältig organisiert und sie erreichten mich nur 24 Stunden mit Verspätung. Darf ich dir zu dem Geschick und der Umsicht gratulieren, mit der du diese außergewöhnlich schwierige Aufgabe angepackt hast? Nur eine Kleinigkeit scheinst du übersehen zu haben. Was habe ich übersehen? Mrs. Laura Lyons, die in Coombe Tracy wohnt. Mrs. Laura Lyons? Nie von ihr gehört. Das merke ich. Die hiesigen Gerüchte sind dir offenbar nicht zu Ohren gekommen. Gerüchte, dass zwischen dieser Dame und Mr. Stapleton eine intime Beziehung besteht. Seine Frau? Ja, seine Frau. Sie ist hier als Miss Stapleton bekannt. Beryl Stapleton ist seine Frau? Richtig, seine Frau. Und was soll das bedeuten? Das bedeutet, dass er voraussah, wie viel nützlicher sie ihm sein würde, wenn er sie als seine Schwester ausgibt. Dann ist also Stapleton der Mann, den wir suchen. Er verfolgte wohl auch Sir Henry in London. Das ist sehr wohl möglich. Watson, du hast mir sehr geholfen, indem du mir so gewissenhaft über ihn berichtet hast. Er war tatsächlich früher einmal Lehrer in Nordengland und nach der Schließung der Schule unter skandalösen Umständen mit seiner Frau verschwunden. Die Beschreibung passte und als ich hörte, dass der Vermisste sich der Insektenkunde widmete, war er für mich identifiziert. Und was hat nun diese Mrs. Laura Lyons damit zu tun? Ich erzählte ihr die Wahrheit über Stapleton und seine Frau. Sie antwortete mit einer Flut von Anschuldigungen, einschließlich eines Berichtes über ihre Beziehungen zu dem verstorbenen Sir Charles Baskerville. Was du alles entdeckt hast in der kurzen Zeit. Ja, sie war so etwas wie eine Favoritin dieses Herrn. Dann heiratete sie, machte aber in den letzten Jahren die Bekanntschaft von Stapleton. In der Annahme, dass er selbst Junggeselle sei und nichts dagegen hätte, sie zu heiraten, falls sie frei wäre, beschloss sie, sich von ihrem Mann scheiden zu lassen. Zu diesem Zweck schrieb sie an Sir Charles und bat ihn um Geld. Sie forderte ihn nachts zu einem Rendezvous am Gatter auf, das von der Eibenallee ins Moor führt. Und in dieser Nacht kam er um. Großartig, Watson. Die Luft hier im Moor hat dir gut getan. Doch die beiden trafen sich nicht an jenem denkwürdigen Abend. Dann ist sie also nicht schuld an seinem Tod? Nein, denn Stapleton ließ sie ja nicht hingehen. Das begreife ich nicht. Was hatte Stapleton denn vor? Einen Mord, Watson. Einen kaltblütigen, vorsätzlichen Mord. Aber wie war das denn? Frag mich nicht nach Einzelheiten. Meine Fäden ziehen sich über seinem Haupte zusammen. Nur eine Gefahr droht uns, dass er zuschlägt, bevor wir so weit sind. Noch ein Tag. Höchstens zwei. Und mein Beweismaterial ist komplett. Bis dahin bewache Sir Henry so gewissenhaft, wie du es bis jetzt getan hast. Ja, das werde ich tun, Holmes. Mein Gott, der Hund! Schnell, schnell, schnell, Watson! Von dort drüben kam es hier. Wenn wir nur nicht zu spät kommen! Hier, Watson. Hier liegt einer. Es ist Sir Henry. Bist du sicher? Ich erkenne ihn an seinem Tweedanzug. Sein Schädel ist eingeschlagen. Er ist tot, Holmes. Dreh ihn um. Großer Gott! Sir Henry? Nein. Selden. Der Sträfling. Selden? Sir Henrys Anzug hat ihm das Leben gekostet. Barrymore muss ihm den Anzug mit dem Essen hinausgeschmuggelt haben. Der Hund ist auf den Geruch irgendeines Gegenstandes von Sir Henry angesetzt worden. Ja, Wahrhaftig, der Stiefel, den man ihm im Hotel gestohlen hatte. Er witterte selten und verfolgte ihn. Der Sträfling rannte davon, fiel hin und zerschmetterte sich den Schädel am Felsen. Dann gibt es also den Hund? Ja, es gibt einen Hund, Watson. Vorsicht, da kommt jemand. Dr. Watson, wenn ich mich nicht irre. Sind Sie es wirklich? Sie sind der Letzte, den ich hier im Moor vermutet hätte. Guten Abend, Mr. Stapleton. Ja, aber wer ist denn der Tote? Doch nicht unser Freund Sir Henry? Nein, Selden ist es. Der entsprungene Sträfling. Selden? Ach, schrecklich. Wie ist er denn umgekommen? Er muss auf den Felsen gestürzt sein und sich den Schädel zerschlagen haben. Mein Freund und ich hörten seinen Schrei. Haben Sie sonst noch was gehört, außer dem Schrei? Nein. Sie? Ich? Nein, nein. Warum fragen Sie dann? Ach, Sie wissen ja, was man hier alles so erzählt über einen gespenstischen Hund und sein Heulen. Ich wollte nur wissen, ob Sie heute Nachmittag etwas derartiges gehört haben, Mr. Sherlock Holmes. Oh, Sie haben mich aber schnell erkannt, Mr. Stapleton. Wir erwarten Sie schon seit Tagen, Mr. Holmes. Das ist aber nicht von Ihnen, Mr. Stapleton. Nun, dieser Tote hier, das ist kein angenehmer Eindruck, den ich morgen nach London zurücknehme. Sie verlassen uns morgen schon wieder? Ja, das ist meine Absicht. Ich hoffe, Ihr kurzer Besuch hat Licht in die Dinge geworfen, die uns so erschrecken. Man hat nicht immer den Erfolg, den man sich erhofft. Ein Detektiv benötigt Tatsachen, nicht Legenden oder Gerüchte. Ich würde vorschlagen, wir tragen den Toten in mein Haus, aber dann bekommt meine Schwester einen furchtbaren Schreck. Ich denke, wenn wir ihm etwas über den Kopf legen, kann er bis zum Morgen hier liegen bleiben. Oh, gehen Sie unbesorgt, Mr. Stapleton. Wir sorgen schon für den Transport. Vielleicht sehen wir uns ein andermal wieder, Mr. Holmes, unter glücklicheren Umständen. Hoffen wir es, hoffen wir es. Guten Abend, Mr. Stapleton. Guten Abend, Mr. Holmes. Guten Abend, guten Abend, Dr. Watson. Ein unverfrorener Kerl, dieser Stapleton. Wie schnell er sich wieder gefangen hat, als er bemerkte, dass der falsche Mann seinem infamen Plan zum Opfer gefallen ist. Schade, dass er dich hier gesehen hat, Holmes. Es war leider nicht zu ändern. Es wird ihn nur noch vorsichtiger machen. Willst du ihn nicht gleich verhaften lassen? Nein. Wir haben nicht den geringsten Beweis, nur Annahmen und Vermutungen. Und der Tod von Sir Charles? Sir Charles? An dem man keinerlei Spur von Gewalt gefunden hat? Wir beide wissen, dass er aus Angst starb. Und wir ahnen auch, wovor er solche Angst hatte. Aber wo steckt der Hund? Wo sind die Spuren seiner Zähne? Kein Hund rührt eine Leiche an. Selbst heute Nacht haben wir den Hund nicht gesehen, sondern nur gehört. Wir können nicht einmal beweisen, dass er Selden verfolgt hat. Holmes, warum kommst du nicht mit nach Baskerville Hall? Stapleton hat dich doch nur mal gesehen. Du brauchst dich nicht mehr zu verbergen. Richtig, Watson, aber Sir Henry gegenüber dürfen wir nichts von dem Hund erwähnen. Keine Silbe. Seldens Tod wohl den Barrymores beibringen müssen. Das übernehme ich besser selber, Sir Henry. Danke, Dr. Watson. Und Mr. Holmes, wie steht es hier mit unserem Fall? Hat Ihnen Watson erzählt, dass wir den Hund im Moor gehört haben? Wenn Sie dem einen Maulkorb anlegen und ihn anketten, bin ich gerne bereit zu glauben, dass Sie der größte Detektiv aller Zeiten sind. Das bringe ich auch fertig, wenn Sie mir ein wenig dabei helfen. Ich werde alles tun, was Sie wünschen. Diese Porträts hier an der Wand sind wirklich großartig. Nicht wahr, Watson, findest du nicht auch? Ja, doch. Wunderbar. Freut mich. Doch ich kenne mich besser mit Pferden aus als mit Bildern. Ich nehme an, das sind alles Familienporträts. Ja, Barrymore hat sie mir alle genau erklärt. Der mit dem Fernrohr ist Admiral Baskerville, der unter Rodney in Westindien diente. Interessant. Und hier... Der Mann mit der blauen Jacke und der Papierrolle ist Sir William Baskerville. Aha, das ist ein schönes Bild. Und der Kavalier hier gegenüber im schwarzen Samt mit Spitze? Der ist die Ursache allen Übels, dieser Hugo. Mit ihm begann das Gerücht um den Hund von Baskerville. Hier unten sehen Sie Name und Datum, 1647. Mhm. Schönes altes Bild. Gerade er sieht so ruhig und sanft aus. Ihn hätte ich mir viel robuster und brutaler vorgestellt. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte, meine Herren. Ich möchte noch gerne mit dem Barrymore sprechen. Aber von selten sagen Sie nichts. Nein, nein, nein, nein, nein. Wir sprechen nur über Küchenprobleme. Ein wirklich interessantes Porträt. Watson? Ja? Komm doch mal her. Gleicht dieses Bild nicht jemandem, den du kennst? Um das Kinn herum. Da hat er was von Sir Henry. Ein Anflug vielleicht. Aber wenn ich nun das lange Haar und den Hut mit meinem Arm zudecke, so. Mein Gott, das ist der Stapleton, wie er leibt und lebt. Wie aus dem Gesicht geschnitten. Sicher ist Stapleton ein Baskerville. Mit bestimmter Absicht auf die Erbschaft. Dieses Bild liefert uns ein entscheidendes Glied in der Kette. Wir haben die Lösung endlich gefunden, Watson. Guten Morgen, Sir Henry. Guten Morgen, Mr. Holmes. Soviel ich weiß, sind Sie heute zum Abendessen bei unseren Freunden, den Stapletons, eingeladen. Ja, mit Dr. Watson. Und ich hoffe, Mr. Holmes, Sie kommen doch auch mit. Leider muss ich Sie enttäuschen. Watson und ich müssen dringend nach London zurück. Oh, das ist aber schade. Ihren Freunden bestellen Sie bitte, dass wir sehr gerne mitgekommen wären, aber dass wichtige Geschäfte unsere Anwesenheit in London erfordern. Und wann wollen Sie abreisen? Gleich nach dem Frühstück. Ich hätte große Lust, mit Ihnen zu fahren, Mr. Holmes. Warum muss ich eigentlich noch hierbleiben? Weil Sie mir versprochen haben, alles zu tun, was ich Ihnen rate. Und das ist, heute Abend zu den Stapletons zu fahren, Ihren Zweispänner jedoch gleich zurückzuschicken und doch zu erzählen, dass Sie beabsichtigen, zu Fuß nach Hause zu gehen. Mitten in der Nacht? Durch das Moor? Zu Fuß durch das Moor. Das ist entscheidend. Ja, dann werde ich es auch tun. Und wenn Ihnen Ihr Leben lieb ist, halten Sie sich an den direkten Weg, der vom Merripit-Haus über das Moor zur Grimpenroth führt, an Ihren ganz normalen Heimweg. Verlassen Sie sich auf mich, Mr. Holmes. Und jetzt darf ich Sie noch bitten, Sir Henry, uns einen Wagen zu bestellen, der uns zum Bahnhof bringt. Was soll denn das alles, Holmes? Erst rasen wir so schnell wir können zum Bahnhof, kaufen Billets, steigen in den Zug nach London und schleichen dann auf der anderen Seite gleich wieder raus. Na, was soll das? Dass man uns weit vom Schuss im Zuge nach London vermutet, mein lieber Watson. Und jetzt holen wir unseren Freund Inspektor Lestrade ab, der gleich aus London hier eintreffen wird. Sein Telegramm als Antwort auf meines habe ich soeben am Bahnhof in Empfang genommen. Schau mal, Watson, da kommt ja schon sein Zug. Hallo, Inspektor. Hier sind wir. Gut, dass Sie da sind. Ah, Mr. Holmes. Dr. Watson? Ich habe auf Ihren Wunsch einen Haftbefehl mitgebracht. Was kann ich für Sie tun? Einiges. Der größte Coup seit Jahren, Lestrade. Oh, das freut mich. Aber wir haben noch etwas Zeit. Sofort nach Einbruch der Dunkelheit begeben wir uns ins Moor. Bleiben wir einen Augenblick stehen. Die Lichter da vor uns gehören zum Merripit-Haus. Sind Sie bewaffnet, Inspektor? Ich bin auf alles vorbereitet. Watson, du kennst das Haus. zeige uns, wo wir durchs Fenster hineinsehen können. Aber sorge dafür, dass die Stapletons nichts merken. Vorsicht, leise. Kannst du jemanden erkennen, Watson? Ich sehe nur Sir Henry und Stapleton. Die Frau ist nicht da. Wo kann sie sein? Sonst ist nirgends Licht. Verstehe ich nicht. Es wird neblig. Das könnte meine ganzen Pläne vereiteln. Sir Henrys Leben hängt davon ab, dass er heimgeht, bevor der Weg im Nebel liegt. In einer halben Stunde sehen wir nicht mehr die Hand vor den Augen. Sie stehen auf. Schnell zurück, bevor sie aus der Haustür kommen. Sir Henry kommt den Gartenweg entlang. Stapleton ist zu dem Schuppen hinterm Haus gegangen. Revolver raus und entsichern! Jetzt aufgepasst! Sir Henry, aufwachen! Gott sei Dank. Es geht mir schon wieder besser. Das freut mich. Aber beruhigen Sie sich doch. Doktor, wo ist der Hund? Der Hund von Baskerville ist tot. Das Familiengespenst ist ein für alle Mal gebannt. Und Stapleton? Stapleton, der ist auf und davon! Die Schüsse müssen ihm gezeigt haben, dass sein Spiel verloren ist. Aber wir durchsuchen gleich noch das Haus. Seht euch das an. Ein unheimliches Biest. Ist das ein Vieh? Auf einen großen Hund war ich gefasst, aber nicht auf ein derartiges Ungetüm. Man könnte meinen, seine Lefzen stehen in Flammen. Eine bläuliche Flamme. Phosphor. Sehr geschickt präpariert. Völlig geruchlos, um den Spürsinn nicht zu beeinträchtigen. So, die Beweise haben wir. Jetzt brauchen wir nur noch den Täter. Also kommt ins Haus! Hier ist niemand. Aber hier, ich höre was. Zugeschlossen! Da müssen wir Gewalt anwenden. Also los, los, los, aufbrechen! Hilf mir doch, Watson. Kommen Sie, Inspektor, los! Hände hoch, Stapleton! Wo ist er denn? Niemand. Ich sehe gar nicht. Ist er nicht da? Da ist nur Mrs. Stapleton. Gefesselt und geknebelt. Befreie sie, Watson. Ja, ich mach schon. Holmes, sieh mal die Striemen an ihrem Hals. Eine Peitsche. Ist er entkommen? Der entkommt uns nicht. Nein, Inspektor, ich meine nicht meinen Mann. Sir Henry, ist er in Sicherheit? In Sicherheit, Mrs. Stapleton. Und der Hund? Der Hund ist tot. Gott sei Dank. Sehen Sie, wie der Kerl mich behandelt hat. Wo finden wir Ihren Mann, Mrs. Stapleton? Mitten im Krimpenmoor ist eine alte Zinnmine. Dort hat er sich schon lange einen Unterschlupf hergerichtet. Sehen Sie den Nebel draußen, Mrs. Stapleton? Oh. Heute Nacht findet niemand den Weg ins Krimpenmoor. Hinein schon, aber nie mehr hinaus. Hier, dein Gin, Holmes. Ah, danke, mein Lieber. Auf deine Gesundheit, Watson. Und auf die deine. Ach, ich bin ja so froh, dass wir wieder in der Baker Street sind. Nach dieser schauerlichen Moor-Episode. Da kann ich dir nur beipflichten, mein lieber Watson. Nur, dass die Sache eigentlich gar nicht so kompliziert war. Ich habe jetzt einwandfrei festgestellt, dass Stapleton ein Baskerville war. Und zwar ein Neffe von Sir Charles. Ach, so ist das. Ja, der Sohn seines jüngeren Bruders, von dem man annahm, er sei in Südamerika kinderlos gestorben. Als er nach England zurückkehrte, entdeckte Stapleton, um seinen Decknamen beizubehalten, dass nur zwei Menschen zwischen ihm und dem wertvollen Besitz standen. Er ließ sich in unmittelbarer Nähe des Familienbesitzes nieder und bemühte sich um die Freundschaft von Sir Charles Baskerville. Der alte Mann selbst muss ihm von dem legendären Hund erzählt und damit auf seinen teuflischen Plan gebracht haben. Stapleton wusste, dass das schwache Herz von Sir Charles einen so heftigen Schreck nicht überleben würde. Erfinderisch wie er war, erkannte er sofort die Möglichkeit, einen Mord zu begehen, ohne große Gefahr zu laufen, dass dem Täter irgendwelche Schuld zugeschrieben würde. Den gefassten Plan führte er mit bemerkenswerter Raffinesse durch. Die Anwendung künstlicher Effekte, um das Vieh teuflischer zu gestalten, war wirklich ein genialer Zug. Den Anblick werde ich nie vergessen. Ich auch nicht. Fürchterlich muss das plötzliche Auftauchen dieses riesigen schwarzen Biestes mit seinen leuchtenden Lefzen und flammenden Augen in der Finsternis gewesen sein. Wundert es dich, dass da ein alter, herzkranker Mann wegläuft und tot umfällt? Diese Bestie war sein einziger Komplize und konnte ihn auch nie verraten. Jetzt aber erschien Sir Henry Baskerville. Stapletons erste Idee war, ihn schon in London zu beseitigen. Mit Bart verkleidet folgte er Dr. Mortimer hierher, in die Baker Street, dann zum Bahnhof und endlich ins Hotel, wo Sir Henry absteigen wollte. Seine Frau, die mit ihm in London gewesen sein muss, hatte eine dunkle Ahnung von seinen Machenschaften, war aber so eingeschüchtert, dass sie es nicht wagte, Sir Henry aufzusuchen und ihn zu warnen. Dann war sie es also, die den Zeitungsbrief zusammensetzte? Ja, die schöne Beryl Stapleton musste jetzt unbedingt eines Kleidungsstückes von Sir Henry habhaft werden, um, wenn nötig, den Hund auf ihn ansetzen zu können. Ach, so, deshalb also der gestohlene Stiefel. Aber wie kam es, dass der erste Schuh zurückgebracht und ein anderer genommen wurde? Das verstehe ich nicht. Der erste Schuh war noch neu und nie getragen. Er war für Stapletons Zwecke nutzlos. Aber weiter. Am nächsten Morgen hatten wir den Besuch unserer Freunde immer noch beschattet von Stapleton. Ein gutes Beispiel seiner Geistesgegenwart, dass er uns so glänzend entkam. Von diesem Moment an wusste er, dass ich den Fall in London übernommen hatte und dort keine Chancen mehr für ihn waren. Er kehrte nach Dartmoor zurück und erwartete Sir Henrys Ankunft in Baskerville Hall. Als du mich im Moor ausfindig machtest, hatte ich schon ein umfassendes Bild von der ganzen Angelegenheit. Nur, wie gesagt, mir fehlten alle Beweise. Ich musste also Stapleton in flagranti erwischen. Dazu brauchte ich Sir Henry. So setzte ich ihn einer schweren Gefahr aus, um meine Beweiskette zu vervollständigen und Stapleton in sein eigenes Verderben ins Grimpenmoor zu jagen. Wie mir Dr. Mortimer sagt, wird Sir Henry die Folge des Schocks bald überwunden haben. Ich möchte nur wissen, ob er seine Gefühle für Mrs. Stapleton auch so leicht überwindet. Aber warum eigentlich? Stapleton ist ja tot und sie ist frei. Wie wird es wohl ausgehen, Holmes? Hm? Was meinst du? Mein lieber Watson, du weißt, die Vergangenheit und die Gegenwart, das ist mein Gebiet. Aber was jemand in Zukunft unternehmen wird, das kann kein Mensch sagen. Da darfst du von mir auch keine Antwort erwarten. Auf die Zukunft, Holmes. Ja. Gesundheit. Trinken wir auf die Zukunft. Prost, Watson. Prost, Holmes. Das war also Der Hund von Baskerville, an einer SF-Produktion aus dem Jahr 1967, Regie Felix Klee.